Versteht man das, wenn ich so spreche? Nein. Nein, Sie müssen protestieren. Versteht man jetzt? Gut. Ich muss mich noch ungefähr darauf einstellen. Da ich mich sehr unwohl fühle jetzt, lese ich erstmal ein Gedicht, was damit zu tun hat. Müller im Hessischen Hof. Das ist geschrieben während der Frankfurter Buchmesse 1992. Müller im Hessischen Hof. Im Hotelrestaurant die Unschuld der Reichen. Der gelassene Blick auf den Hunger der Welt. Mein Platz ist zwischen den Stühlen. Mein Traum, die faltige Kehle der Witwe vom Nebentisch aufzuschneiden mit dem Messer des Kellners, der ihr den Lammrücken vorschneidet. Ich werde auch diese Kehle nicht aufschneiden. Mein Leben lang werde ich nichts dergleichen tun. Ich bin nicht Jesus, der das Schwert bringt. Ich träume von Schwertern. Wissend länger als ich, wird die Ausbeutung dauern, an der ich teilhabe. Länger als ich, der Hunger, der mich ernährt. Der Schrecken der Gewalt ist ihre Blindheit. Und die Dichter, ich weiß es, lügen zu viel. Villon konnte das Maul noch aufreißen gegen Adel und Klerus. Er hatte kein Bett, keinen Stuhl und kannte die Gefängnisse von innen. Brecht schickte Ruth Berlau nach Spanien und schrieb in Dänemark die Gewehre der Frau Kara. Gorki, während er zweispännig durch Moskau fuhr, hasste die Armut, weil sie erniedrigt. Warum nur die Armen? Majakowski hatte sich schon mit dem Revolver zum Schweigen gebracht. Die Lügen der Dichter sind aufgebraucht vom Grauen des Jahrhunderts. An den Schaltern der Weltbank riecht das getrocknete Blut wie kalte Schminke. Der schlafende Penner vor Esso Snack and Shop widerlegt die Lyrik der Revolution. Ich fahre im Taxi vorbei. Ich kann es mir leisten. Ben hatte gut reden. Er hat mit seinen Gedichten kein Geld verdient und wäre krepiert ohne Haut- und Geschlechtskrankheiten. In der Nacht im Hotel ist meine Bühne nicht mehr aufgeschlagen. Ungereimt kommen die Texte. Die Sprache verweigert den Blankvers. Im Spiegel zerbrechen die Masken. Kein Schauspieler nimmt mir den Text ab. Ich bin das Drama. Müller, Sie sind kein poetischer Gegenstand. Schreiben Sie Prosa. Meine Scham braucht mein Gedicht. Das ist allerdings entstanden, bevor ich wusste, und es wurde dann eine Tatsache, wie viel Steuern ich nachzahlen muss. Es ist etwas irreführend mit dem Taxi und so weiter. Seife in Bayreuth. Auch das aus dem Jahr 92. Als Kind hörte ich die Erwachsenen sagen, in den Konzentrationslagern wird aus den Juden Seife gemacht. Seitdem konnte ich mich mit Seife nicht mehr anfreunden und verabscheue Seifengeruch. Jetzt wohne ich, weil ich den Tristan inszeniere, in einer Neubauwohnung in Bayreuth. Die Wohnung ist sauber, wie ich noch keine gesehen habe. Alles ist am Platz. Die Messer, die Löffel, die Gabeln, die Töpfe, die Pfannen, die Teller, die Tassen, das Doppelbett. Die Dusche Made in Germany kann Tote aufwecken. An den Wänden Blumen und Alpenkitsch. Hier ist Ordnung. Auch das Grün hinter dem Haus in Ordnung. Die Straße still gegenüber die Hypobank. Als ich das Fenster aufmache zum ersten Mal, Seifengeruch. Das Haus, der Garten, die Stadt Bayreuth riechen nach Seife. Jetzt weiß ich, sage ich gegen die Stille, was es heißt, in der Hölle zu wohnen und nicht tot zu sein oder ein Mörder. Hier wurde Auschwitz geboren im Seifengeruch. Es ist leider alles aus dem Jahre 92, auch das nächste Mal. Besuch beim älteren Staatsmann. Seine Gesundheit ist angegriffen. Der Wodka nur für die Gäste. Beim Tee seine Hände. Der zögernde Griff nach dem Teeglas. Es könnte voll Blut sein. Er kennt die Verbrechen des Jahrhunderts. Hin und her zwischen den geheimen Mächten. 30.000 haben die Briten in Griechenland. Die Amerikaner wollten de Gaulle. Das sind die berühmten geschwärzten Stellen in den Akten der Gauck-Behörde. Die Amerikaner wollten de Gaulle. Churchill bezog ein Salär von. Der Folterer Barbie war der Erfinder der Barbie-Puppe. Die Helden des 20. Juli sind Märtyrer geworden, weil der seine Hand aus der Operation zog und sein Geld als Stauffenberg Linkshänder wurde. Die Balten haben den Deutschen viel Arbeit erspart mit den Ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten, sagte Stalin zu Schukow, als der noch in der Gnade war. Als Hitler der Treibstoff ausging, begann der Golfkrieg. Und welches Volk in Europa wäre nicht glücklich, heute mit fröhlicher Mehrheit unter dem Hakenkreuz, wie das deutsche Volk glücklich war, erstmalig in seiner grauen Geschichte voll geografischen Unheils, in der Freiheit von Juden, Zigeunern, Perversen, Kommunisten, Asylantenpack. Die Wälder intakt und die Wiesen, bis die Rechnung kam. Was wusste Hegel, der Stümper, von Politik? Aus der Geschichte lernen heißt, das Nichts lernen. Politik ist das Machbare, ein Männertraum, aus dem kein Kind schreit. In allen Sprachen heißt die Zukunft Tod. Die Hände des älteren Staatsmanns, manchmal sieht er sie an und bewegt sie im Schweigen, wie beim Gespräch. Sein Monolog ist stumm. Mit dem Blick auf seine Hand, zögernd am Teeglas. Das Vergessen macht den erfolgreichen Staatsmann. Ihre Gefühle, hatten Sie Gefühle, welche, wenn ja, bei der Vertreibung aus Ihrem letzten Büro? Gefühle, nichts fühlte ich. Nichts, nichts, nichts. Nur die bittere Leere. Beim Zuhören hinter Gerüchten, Mythen, Legenden tauchen die Nachrichten auf. Wird mein Blick auf seine Hände zum Spiegelblick. Seine Trauer gerinnt zu meinem kälteren Text. Was geht mich die Welt an? Ich esse ihre Bilder. Die Wahrheit, Wahrheit ist kein Gegenstand. Die Farben der Lüge sind mein Bier. Ich verlasse den älteren Staatsmann, seine Gestalt in der Tür, gebeugt von Herrschaftswissen, seinen doppelten Händedruck mit dem erhabenen Gefühl, dass die Welt an uns vorbeigeht und es macht nichts. Es ist leider nochmal 92. Senecas Tod. Was dachte Seneca und sagte es nicht, als der Hauptmann von Neros Leibwache stumm das Todesurteil aus dem Brustpanzer zog, gesiegelt von dem Schüler für den Lehrer. Schreiben und Siegeln hatte er gelernt und die Verachtung aller Tode statt des eigenen, goldene Regel aller Staatskunst. Was dachte Seneca und sagte es nicht, als er den Gästen und Sklaven das Weinen verbot, die seine letzte Mahlzeit mit ihm geteilt hatten, die Sklaven am Tischende. Tränen sind unphilosophisch, das Verhängte muss angenommen werden, und was diesen Nero betrifft, der seine Mutter und seine Geschwister getötet hat, warum sollte er mit seinem Lehrer eine Ausnahme machen? Warum verzichten auf das Blut des Philosophen, der ihn das Blutvergießen nicht gelehrt hat? Und als er sich die Adern öffnen ließ, an den Armen zunächst und seiner Frau, die seinen Tod nicht überleben wollte, mit einem Schnitt von einem Sklaven wahrscheinlich, auch das Schwert, auf das Brutus sich fallen ließ, aus dem Himmel seiner republikanischen Hoffnung, musste von einem Sklaven gehalten werden? Was dachte Seneca und sagte es nicht, während das Blut zu langsam seinen zu alten Körper verließ und der Sklave gehorsam dem Herrn auch noch die Beinadern und Kniekehlen aufschlug? Gewisper mit ausgetrockneten Stimmbändern. Meine Schmerzen sind mein Eigentum. Die Frau ins Nebenzimmer. Schreiber zu mir. Die Hand konnte den Schreibgriffel nicht mehr halten. Aber das Gehirn arbeitete noch, die Maschine. Stellte Wörter und Sätze her, notierte die Schmerzen. Was dachte Seneca und sagte es nicht, zwischen den Buchstaben seines letzten Diktats, gelagert auf die Couch des Philosophen. Und als er den Becher leer trank, das Gift aus Athen, weil sein Tod auf sich warten ließ immer noch und das Gift, das vielen geholfen hatte vor ihm, konnte nur eine Fußnote schreiben in seinen schon beinahe blutleeren Leib, keinen Klartext. Was dachte Seneca sprachlos endlich, als er dem Tod entgegenging im Dampfbad, während die Luft vor seinen Augen tanzte, die Terrasse verdunkelt von wirrem Flügelschlag? Nicht von Engeln wahrscheinlich. Auch der Tod ist kein Engel. Im Säulengeflimmer, beim Wiedersehen mit dem ersten Grashalm, den er gesehen hatte, auf einer Wiese bei Cordoba, hoch wie kein Baum. Mich hat eine Beobachtung jetzt mit Hoffnung erfüllt. Henning, du hast etwas notiert. Und vielleicht könntest du jetzt mal eine Frage stellen. Ich lese dann auch wieder andere Dinge. Aber vielleicht können wir dazwischen ein bisschen. Es ist so furchtbar, so eine Menge von Literatur nacheinander. Ne? Ja. Und vielleicht. Naja, ich hast du doch keine, eine Frage notiert. Ich stelle keine Frage. Also die Landschaft hat sich verändert. Hm. Das heißt, sie ist vereinheitlicht in vieler Hinsicht. Mir scheint also, wenn ich so ein pauschal moralisierendes Gedicht von dir höre, wie diese Bayreuth-Geschichte, dass auch bei dir alles etwas zu einer Einheitslandschaft der puren Hässlichkeit zusammengeronnen ist und du dich mit einem ganz erstaunlich monolithischen Moralismus dagegen aussprichst, den du früher nicht gehabt hast. Gut. Das ist ein gutes Stichwort, lese ich gleich was anderes. Gut. Das ist aus dem Jahre, Klaus, musst du mir helfen jetzt? Hm? Das ist 63, ja. Das war eine Auftragsarbeit für die Wochenzeitung Zeitung Forum. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Das war eine Zeitung des Zentralrats der FDJ, glaube ich, für Studenten. Und da gab es eine kurze Phase, wo man da in dieser Zeitung was sagen konnte. Wie immer es klingt. Ich habe das, was der Klaus mir jetzt hier unterschiebt, eben aus dem Forum 1963 seit mindestens 20 Jahren nicht gesehen und gelesen. Ich lese das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das heute klingt. Fragen für Lehrer. Ich weiß nicht, ob man den aktuellen Kontext voranschicken sollte, vielleicht doch. Das war eine Auftragsarbeit. Ich sollte etwas schreiben über das, was mir an den Schulen in der DDR nicht gefällt oder am Unterricht. Ich wusste nicht, was ich später erfuhr, dass der, wie hieß der, Unterrichtsminister, ja, oder sowas, oder Minister für Schulen, Volksbildungsminister, auf der Abschussliste stand. Das war der Hintergrund des Auftrags, das wusste ich aber nicht. Ich lese das jetzt mal. In unseren Schulen lernen die Kinder den Fluss deklinieren und regulieren zugleich. In unseren Fabriken lernen sie Ökonomie, an Drehbank und Wandtafel das ABC des Kommunismus und das Einmaleins der Automaten. Die Worte haben Gewicht, Stoff, aus dem die Taten gemacht werden. Der Gedanke hat Folgen. Das Ungefähre ist das Gefährliche in den neuen Bereichen, wo ein Kopf nicht ausreicht, 10 Köpfe nicht ohne die Arbeit ihrer Erfindungen. Die Kinder der Generation, die den Kapitalismus ins Museum verwiesen hat, werden Maschinen bauen, die ganze Fabriken herstellen. Der die neuen Maschinen beherrschen soll, muss genau wissen, was eine Maschine ist. Viel wird verlangt von der Jugend, zu viel, sagt der Lehrer, der zu wenig gelernt hat. 1000 Jahre lang galt für ausgemacht, Vögel und Engel können fliegen, der Mensch kann nicht fliegen, außer er ist ein Engel. Wir sind keine Vögel, wir sind keine Engel, wir fliegen. Der gute Lehrer macht sich überflüssig. Was er allein weiß, weiß er nicht. Warum schläft ein Schüler auf der Schulbank? Hat er keine Lust auf ein leichteres Leben durch Mathematik? Wer verschweigt ihm, dass die Mathematik sein Leben erleichtert? In unserem Land des täglichen Aufbaus wachsen die Kinder schnell. Ihre Hände sind frei von den Fesseln, die wir getragen haben. Ein Ausbeuter, wer ihnen die Arbeit abnimmt. Ihre Gehirne sind leer von dem Ballast aus der Schule der Ausbeuter. Stopft sie nicht voll jetzt mit neuem Ballast. Ein Kopf ist kein Aktenschrank. Der Mensch ist kein Fragebogen, den man einfach ausfüllt. Er ist die Frage, die sich selber beantworten muss. Das Fahrrad muss nicht noch einmal erfunden werden. an der Geschichte der Kriege lehrt, was den Krieg abschaffen hilft. Die Schule ist kein Museum. Das Leben überholt die Lehrbücher. Der Mensch ist kein Lexikon, er gebraucht es. Er ist keine Maschine, sie arbeitet für ihn. Der gute Lehrer sagt mehr, als der Schüler begreift. Wissend, das Leben, der größere Lehrer wird seine Arbeit fortsetzen, wenn sie gut war. Ein Motorrad fahren lernt man nicht auf dem Dreirad. Einen Staat leiten lernt man nicht im Sprechchor. Vergesst nicht, wenn ihr die Staatsbürger von morgen erzieht, was für ein Staat unser Staat ist, erzieht Staatsmänner. Gibt es Staatsfrauen? Haben die Frauen in unserer Sprache kein Bürgerrecht? Arbeit für Dichter. Die Fragen, die ihr das Leben stellt, stellt die Jugend dir, Lehrer, Betriebsleiter, Parteisekretär. Dein Schweigen ist keine Antwort. Deine Ausreden schaffen die Fragen nicht aus der Welt. Alleingelassen mit ihren Fragen ist sie allein, mit den Lügen der Feinde an Radio und Bildschirm. Und jede Minute ist da eine Minute zu viel. Warum schweigt der Klassenleiter über den Lärm seiner Schulklasse im Unterricht? Warum streut der Schulleiter dem Schulinspektor Sand in die Augen mit guten Beispielen? Wie werden die schlechten Schulen verbessert? Genosse Lemnitz, das war der Minister. Hat das den Sturz beschleunigt? Der Sturz war beschlossen, deswegen durfte das gedruckt werden. Ich glaube, so einfach war das. Aber ich glaubte naiv, dass ich zur Weltverbesserung beitragen kann, wenn ich das mache. Damals? Damals, ja. Jetzt kannst du die Weltverschlimmerung konstatieren. Naja, vielleicht ist jede Verschlimmerung doch ein Schritt zur Verbesserung oder zum Untergang. Das ist jetzt, glaube ich, eine offene Frage. Nein, mich würde schon interessieren, ich lese gern noch mehr, ist keine Frage, aber wie wirkt denn sowas, wenn man das heute hört, zum Beispiel auf dich? Naja, es ist natürlich im Prinzip staatsfromm und in kleinen Einzelheiten unfromm. Oder? Siehst du das anders? Ja, sicher. Ja, ich war absolut staatsfromm in dem Fall. Ja. Na, sagen wir mal, es ist ein Gelegenheitsgedicht, denn auch wieder mit allen möglichen Fatalitäten, die das nach sich zieht, gerade nach 30 Jahre später. Ne? Ich würde ganz gern mal hören, wir hören gleich auf mit Diskutieren. Es interessiert mich aber, wenn jemand dieses Lachen formulieren könnte, was wir jetzt nur als fernes Lachen hören hier vorn. Ja. Herr Müller, Sie haben mal gesagt, in einem Interview, glaube ich, Demokratie kenne ich nur als Tourist. Wenn ich jetzt so diese Gedichte höre über Frankfurt oder Bayreuth aus der Perspektive des Hotelzimmers oder der Luxuskneipe, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist in Frankfurt, kommt es mir vor, dass diese, Touristenperspektive immer noch so Ihr Blick ist. Würden Sie das heute auch noch so sagen, nach 4 Jahren nach 89? Na, erstmal glaube ich, als Autor ist man immer Tourist. In jeder Wirklichkeit und jeder Wirklichkeit gegenüber. Aber ich könnte davon eigentlich nichts abstreichen jetzt. Sie müssen mal in den Hessischen Hof gehen, in dieses Restaurant. Ich kriege da Hinweis, es war das nächste am Messegelände und es gab keine Taxis. Ja, gehen Sie da mal hin. Dann reden wir noch mal darüber. Da kriegen Sie auch solche Bedürfnisse wie das mit der faltigen Kehle. So. Ich glaube, das ist wirklich unabhängig von gestern oder heute oder vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren. Ja, ich lese mal weiter. Vielleicht mal in umgekehrter Chronologie. Das sind Texte von 89. Das erste ist ein Text nach einem chinesischen Gedicht für Erich Honecker. Leichter Regen auf leichtem Staub. Die Weiden im Gasthof werden grün werden und grün. Aber du, Herr, solltest Wein trinken vor deinem Abschied, denn du wirst keine Freunde haben, wenn du kommst an die Tore von Go. Fernsehen. Go war eine Provinzstadt in der Mandschu-Zeit und ein Ort von Verbannung. Fernsehen. 1. Geografie. Gegenüber der Halle des Volkes das Denkmal der toten Indianer. Auf dem Platz des himmlischen Friedens die Panzerspur. Vielleicht muss man das sagen, weil es vergessen ist. Die Studenten hatten dort eine Nachbildung, eine Kopie der Freiheitsstatue von New York aufgebaut gegenüber der Halle des Volkes. 2. Daily News nach Brecht 1989. Die ausgerissenen Fingernägel des Janosz Kadar, der die Panzer gegen sein Volk rief, als es anfing, seine Genossen Folterer an den Füßen aufzuhängen. Sein Sterben, als der verratene Imre Nagy ausgegraben wurde, oder der Rest von ihm, Bones and Shoes, das Fernsehen war dabei, verscharrt mit dem Gesicht zur Erde 1956. Wir, die den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit. Wie viel Erde werden wir fressen müssen mit dem Blutgeschmack unserer Opfer auf dem Weg in die bessere Zukunft oder in keine, wenn wir sie ausspeien? 3. Selbstkritik. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben, im Besitz der Wahrheit. 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit, die vor 40 Jahren mein Besitz war. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? 4. Für Gunter Rambo 1990. Gunter Rambo, muss ich vielleicht sagen, ist ein Fotograf aus Frankfurt, der eine Zeit lang in der Zeit, als Palitzsch dort Intendant war, also die Zeit der Mitbestimmung im Theater in Frankfurt, sehr viele Theaterplakate gemacht hat. Und es gab eine Ausstellung dieser Plakate in der Akademie in Berlin. Das war der Anlass. Im Fernsehen die Verhaftung Erich Honeckers nach der Krebsoperation am Tor der Charité. Ein alter Mann, gezeichnet von 16 Jahren Macht, die seinen Verstand überfordert und seinen Charakter, ausgehöhlt von 10 Jahren Haft, im Zuchthaus Brandenburg zermürbt hat. Trauriger Beleg für Jüngers These von der wachsenden Disproportion zwischen dem Format der Akteure und ihrem Aktionsradius in der neueren Geschichte. Von seinen Kreaturen jetzt dem Volkszorn als Sündenbock präsentiert. Inzwischen hat ihn die Kirche aufgenommen, eine alte Macht, die nur noch nach den Seelen greift, nicht mehr nach den Körpern. Ich sehe die Bilder und denke an Rambos Theaterplakate in Frankfurt, Hauptstadt der Banken und der Prostitution und eine kurze Zeit lang des politischen Theaters in der Bundesrepublik. Antigone, Hölderlins republikanischer Stuhl, brennend auf dem Scheiterhaufen der Restauration. Gundling, die zerrissene Figur des zweigeschlechtigen, stürzenden Ikarus, Lessing, Kleist, Friedrich der Große. Links oben flatternd das neue Deutschland, eine Zeitung ohne Leser, verlorenes Bramsegel der sozialistischen Totgeburt. Hamlet-Maschine, der Hamlet-Darsteller ohne Gesicht, im Rücken eine Mauer, sein Gesicht eine Gefängniswand. Bilder, die keine Aufführung einholen konnte. Wegmarken durch den Sumpf, der sich schon damals zu schließen begann, über dem vorläufigen Grab der Utopie, die vielleicht wieder aufscheinen wird, wenn das Phantom der Marktwirtschaft, die das Gespenst des Kommunismus ablöst, den neuen Kunden seine kalte Schulter zeigt, dem Befreiten das eiserne Gesicht seiner Freiheit. Herz der Finsternis nach Josef Conrad für Gregor Gysi. Motto Gottfried Benn in einem Radiogespräch mit Johannes R. Becher 1930, schaurige Welt, kapitalistische Welt. In der Valuta Bar des Hotels Metropol, Berlin, Hauptstadt der DDR, bemüht sich eine polnische Hure, Gastarbeiterin, um einen Kreis mit Schnupfen. Zwischen den Kapiteln seines Vortrags über die Freiheit in den USA rotzt er ins Taschentuch und schreit nach dem Abfalleimer. Noch im Griff des Mitleids mit ihrem schweren Beruf höre ich zwei Geschäftsreisende, Bayern dem Geräusch nach, Asien verteilen. Also Malaysia tät mir gefallen. Thailand auch, Korea gehört dazu. Also das Kreuzschienensystem für den Jemen tätig noch planen, dann hat sich die Sache. China gehört auch dazu. China ist als einziges Projekt verkauft worden. In der S-Bahn Zoologischer Garten Friedrichstraße habe ich zwei DDR-Bürger kennengelernt. Einer erzählt, mein Sohn, 3 Wochen alt, wurde geboren mit einem Schild vor der Brust. Ich war am 9. November im Westen. Meine Tochter, gleichaltrig, ich habe Zwillinge, trägt die Aufschrift, ich auch. The horror, the horror, the horror. Selbstkritik 2, zerbrochener Schlüssel. Der Aufstand brach, das ist ein Zitat aus einem Buch von Hodos in Ungar über die Schauprozesse in Ungarn. Der Aufstand brach am 23. Oktober 1956 aus. Doch er begann schon am 6. Oktober mit der feierlichen Beisetzung von Reik und seinen Genossen, wo 200.000 Menschen den Ermordeten die letzte Ehre erwiesen, aber vor allem für den Sturz eines mörderischen Regimes demonstrierten. Nur Vereinzelte erinnerten sich noch an den Stalinisten Reik, wie das einer der Demonstranten tat, der vor sich hin flüsterte, hätte er das erlebt, er würde in die Menge schießen lassen. Blaubarts verbotene Tür, verbotener Traum, die toten Frauen im zertanzten Raum. Das Blut vom Schlüssel wäscht keinen Regen ab. Den Tod auf deiner Netzhaut deckt kein Grab. Kein Engel sprengt mit Flügeln deinen Raum. Die toten Frauen essen deinen Traum. Der letzte Beischlaf ist das Standgericht. Im Jahr der Wolfsmilch siehst du dein Gesicht. Henning, ich hoffe, du hast eine Frage jetzt. Das sind natürlich Gedichte von einer auch abgründigen Dialektik, gegen die man schwer anfragen kann. Jetzt bist du fein raus. Ja.